Man schrieb den 1. April 1971, als im bolivianischen Generalkonsulat in Hamburg eine junge Frau das Büro des Konsuls Roberto Quintanilla Pereira betrat, eine Pistole zog und den Konsul erschoss. Bis heute ist dieser Mord nicht aufgeklärt, die Täterin jedoch wurde identifiziert. Es war die deutsche Monika Ertl. Sie wollte mit dieser Tat den Tod Che Guevaras rächen. 2 Jahre später wurde sie selbst in Bolivien von Militärs erschossen. Diesen spektakulären Fall erzählt nun der Journalist Jürgen Schreiber, der für seine investigativen und Reportagen und Bücher vielfach ausgezeichnet worden ist. Sie starb wie Che Guevara, die Geschichte der Monika Ertl. So hat Jürgen Schreiber sein Buch genannt. Im Studio ist jetzt der Kritiker Stefan May. Die Geschichte, Herr May, klingt wie ein Kriminalfilm, nur hätte die Heldin vermutlich einen aufregenderen Namen. Wer war denn diese Mörderin, diese Monika Ertl? Da muss man wahrscheinlich anfangen bei ihrem Vater und sagen, wer war dieser Herr Ertl? Hans Ertl war ein nicht nur bayerischer Bergsteiger, der auf allen Gipfeln der Welt daheim war, sondern auch ein sehr talentierter Kameramann, der mit Leni Riefenstahl Filme gedreht hat, der in der NS-Zeit es dann dazu gebracht hat, dass er an vorderster Front war, wenn es um Kameraeinsätze für die Wochenschau ging, und der dann die Veränderungen nicht akzeptieren wollte, der nach dem Krieg gemeint hat, es geht für ihn so weiter und er wird weiterhin der berühmte Herr Ertl sein. Das war er nicht, und als er auch dann nicht den Bundesfilmpreis bekam, ist er mit seiner Familie nach Bolivien ausgewandert, mit der Frau und den 3 Töchtern, und die älteste Tochter war Monika Ertl. Jürgen Schreiber versucht in diesem Buch vor allem die Hintergründe auszuleuchten, warum Monika Ertl einen solchen Umschwung genommen hat, warum sie dann in den Untergrund gegangen ist. Sie war ja in La Paz eigentlich in der Oberklasse daheim, hat dann auch einen relativ wohlhabenden deutschen Bolivianer geheiratet und hat den dann verlassen und ist relativ schnell in den Untergrund gegangen. Es hat dann plötzlich sich ihr soziales Gewissen geregt und sie hat die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich erkannt und hat total umgeschwenkt. Für Schreiber gibt es 2 Gründe dafür. Das eine ist die Rache am eigenen Vater, weil er sich nicht um die Familie gekümmert hat, weil er auch in Bolivien weiterhin seinen eigenen beruflichen, aber auch amorösen Abenteuern nachgegangen ist, und letztlich seine Nicht-Einsicht in das, was er getan hat, woran er sich beteiligt hat. Er hat weiterhin auch in Bolivien mit Leuten verkehrt, die aus der NS-Szene waren, unter anderem der Schlächter von Lyon, Klaus Barbi, der für Monika Ertl immer nur Onkel Klaus war. Was hat es mit ihrem Opfer auf sich, dieser Roberto Quintanilla Pereira? Dieser Roberto Quintanilla Pereira ist eine der düstersten Figuren Boliviens. Damals waren ja fast alle südamerikanischen Staaten Militärdiktaturen, und dieser Pereira war der Chef des Geheimdienstes. 2 Taten waren es, die ihn offenbar zum ersten Feind von Monika Ertl gemacht haben. Zum einen ist er verantwortlich für die Ermordung Che Guevaras. Er hat ihn nicht nur umbringen lassen, er hat auch an seiner Bahre posiert, ein eitler Macho, und hat dann ihm auch noch die Hände abschneiden lassen, um sie in Formalin aufbewahrt, der Nachwelt beweisen zu können, Che Guevara ist auf alle Fälle tot. Und sein Nachfolger Inti war der Geliebte von Monika Ertl, und auch das hat sie dann Pereira nicht verziehen, dass er ihn umbringen ließ. Und so ist sie nach Deutschland gegangen als eine Terroristin, als eine Frau, die für diese ELN, die Revolutionäre Befreiungsfront Boliviens, stand. Sie hatte es ja leicht, sie konnte Deutsch, sie hat sich gut dort bewegen können und hat Pereira aufgespürt, den Bolivien nach Hamburg geschickt hat, um ihn dort auf einem sicheren, scheinbar sicheren Posten zu haben als Generalkonsul. Wie beschreibt denn Jürgen Schreiber diese Geschichte? Ist das der Versuch einer Biografie, die Rekonstruktion der Tat, eventuell sogar die Aufklärung eines Kriminalfalls? Am Anfang hat man den Eindruck, jetzt wird aufgeklärt, jetzt recherchiert jemand und zeigt uns die Fakten, wie es wirklich war. Nur das Buch hat einen Nachteil, oder Schreiber hat einen Nachteil, dass er nichts viel Neues finden konnte. Das einzig Neue ist, dass er herausgefunden hat, dass offenbar Monika Ertl nach der Tat nicht geflüchtet ist, sondern im Haus geblieben ist, und zwar einen Stock höher in einer Wohngemeinschaft. Und da fragt man sich dann eigentlich, wie sind die Ermittlungen abgelaufen? Was hat man in dieser Wohngemeinschaft nicht nicht ermittelt? Warum ist man dort offenbar zu oberflächlich vorgegangen? Das bleibt offen. Aber Schreiber versucht uns darzustellen, wie sorgfältig er recherchiert hat, indem er Aktenzahlen nennt, indem er Registriernummern von Pistolen erzählt. Also alles ausschmückt und er macht das sehr wortgewaltig. Schreiber ist ja ein großartiger Journalist und ich habe auch selbst im Tagesspiegel immer seine Reportagen mit großer Begeisterung gelesen. Und so ist auch dieses Buch sehr, wenn man will, atemlos geschrieben. Er springt von Kapitel zu Kapitel, von einem Ort zum anderen und es ist auch nicht eine normale Zeitfolge, sondern er springt wieder zurück und nach vor. Das macht es ein bisschen unübersichtlich, aber natürlich bleibt die Spannung dadurch gewahrt. Besten Dank, Stefan Mayüber. Sie starb wie Che Guevara, die Geschichte der Monika Ertl. Das Buch von Jürgen Schreiber erschien im Artemis und Winkler Verlag. 288 Seiten zum Preis von 19,90 €. Mehr dazu finden Sie wie gewohnt im Internet www.dradio.de. Das ist die Startseite und dort schauen Sie nach unter der Rubrik Kritik.